Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. A miracle working God. Dass du ein Gott bist, der Wunder wirkt. And when we call upon you, you respond. Und wenn wir dich anrufen, dann reagierst du darauf, du antwortest. When we humble ourselves, wenn wir uns demütigen, you cleanse us and fill us with your mercy. Dann reinigst du uns und füllst uns mit deiner Barmherzigkeit. And you lead us and empower us with your grace. Und du leitest uns und bevollmächtigst uns mit deiner Gnade. Bless this time, this message, I pray. Segne diese Zeit, diese Botschaft, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This morning we had Ruthild Heimel. Heute früh share about Japan. Hat die Ruthild Heimel über Japan gesprochen. Yeah, Antonio came back. She's safe in Germany right now. Antonia ist wieder zurück aus Japan. Sie ist jetzt in Deutschland. And she had a really hard time getting a flight out. Es war sehr, sehr schwierig für sie, einfach einen Flug zu finden, der sie herausbringt. I want to talk about finding grace in frightening times. Ich möchte darüber sprechen, Gnade zu finden in schrecklichen Zeiten. Schrecklichen? Erschreckenden Zeiten. Yeah, right, exactly. Erschreckenden Zeiten. Frightening times. Gnade zu finden in erschreckenden Zeiten. We talked about finding grace. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Gnade zu finden. That unless you receive mercy, you're not going to find grace. Es sei denn, dass du Barmherzigkeit für dich empfängst, wirst du auch keine Gnade empfangen. And if we ever need to find grace, it's in times like today. Und wenn wir je Gnade finden können, dann noch in diesen Zeiten wie diesen. And the situation in Japan is just getting worse. Die Situation in Japan, sie wird immer schlimmer. Some people say it's apocalyptic. Es gibt Leute, die sagen, das ist geradezu apokalyptisch. And yet it's far from apocalyptic. Und doch ist es weit entfernt davon, apokalyptisch zu sein. And that's what we'll talk about tonight. Und darüber werden wir heute Abend sprechen. How to find grace in frightening times. Wie findet man Gnade in erschreckenden Zeiten? Somebody was explaining to me that it's called a supermoon. Jemand hat mir etwas erklären wollen und er sprach von einem Supermond. It's when the moon is very close to the earth at a particular point. Es wird so bezeichnet, wenn der Mond an einer ganz bestimmten Stelle steht, wo er ganz nah an der Erde ist. And that was the situation with Japan. Und er sagt, das war die Konstellation, die da auch mit Japan zusammenfällt. If we think about the situation, wenn wir über die Situation nachdenken, how do we view it? Wie können wir das sehen? Where do we put it? Wo können wir das einordnen? We can live in denial. Wir können das einfach verleugnen, als wäre es nicht. Just turn off the news. Nachrichten einfach abdrehen. Go our way. Unsere eigenen Wege gehen. Or we can live in fear. Oder wir können in Furcht und Schrecken leben. Oder we can shine the light. Wir können als Licht leuchten. That's what I want to encourage us tonight. Und dazu möchte ich uns ermutigen. The church is still God's most powerful change agent on the earth. Die Gemeinde ist immer noch der mächtigste Agent für Gottes Wandel hier auf Erden. And it's at times like these that the church needs to shine the most. Und es sind genau diese Zeiten wie diese, wo die Gemeinde einfach am stärksten zum Vorschein und zum Leuchten kommen muss. I'd like to help us to shine. Amen. Und ich möchte uns helfen, dass wir einfach so scheinen können. I'd like to start with Matthew chapter 24 and look at a few verses. Ich möchte beginnen mit Matthäus Kapitel 24 und ein paar Verse anschauen. We're going to read from the New American Standard Bible. Wir werden lesen im Deutschen aus der Elberfelder. Okay. Starting with Matthew chapter 24, verse 6. Beginnen wir Matthäus 24, Vers 6. Is there a timeline on there? Can we go to that first? I found this on Google. It's actually very nice. Ich habe das im Google gefunden. It's a timeline. Das ist da so eine Zeitabfolge. It's an end times timeline. Das ist eine Zeitabfolge der endzeitlichen Ereignisse. So if you just put end times timeline in Google, this will come up. Wenn man da hineingeht im Englischen end time timeline, dann wird man das da finden. And this is actually what I believe. Und das ist auch das, was ich glaube. With many people believe. Es glauben auch viele andere Leute. You see the tribulation period there? könnt ihr da sehen, diese Trübsalzeit. For some of us, we have no idea what that is. Da in Rot bezeichnet. Für einige von uns, wir haben keine Ahnung, was das ist. We're going to read about it in a little while. Wir werden da gleich drüber etwas lesen. Also, you see, before the tribulation starts, in this picture, that Christ returns for his church. Wir können, bevor die Trübsalsperiode da beginnt, in Rot, können wir in Grün sehen, dass Christus wiederkehrt. And then you also see the believer receiving rewards. Und man kann auch sehen, wie die Gläubigen da Belohnung empfangen. That we're standing before the throne of grace. Dass wir da stehen vor dem Thron der Gnade. He's not going to discuss our sin. Er wird dann nicht unsere Sünden ansprechen. But he's gonna discuss what we've done with his grace. Er wird vielmehr durchsprechen, was wir getan haben mit seiner Gnade. Now this is an end times timeline. Das ist einfach eine Zeitabfolge, die die endzeitlichen Ereignisse in eine Reihe bringt. And to understand this will make a difference in the way we behave in difficult times. Und das wirklich zu verstehen, macht einen Unterschied dafür, wie wir uns verhalten werden in schwierigen Zeiten. Keep that in your mind and let's go to Matthew 24. Behalte das einfach mal im Hinterkopf, auf dass wir dann zu Matthäus Kapitel 24 gehen können. Verse 6. Vers 6. This is Jesus speaking. Da spricht Jesus. You will hear of wars and rumors of wars. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. See that you are not frightened. Seht zu, erschreckt nicht. I guess that assumes that you're not in the war, you know. Also das unterstellt vielleicht, dass du dich selbst nicht im Krieg befindest. See that you are not frightened. Seht zu, erschreckt nicht. For those things must take place, but that is not yet the end. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. What is the end? Was ist das Ende? The end is when Christ, when Jesus himself begins to take control of the earth. Das Ende ist, wenn Jesus selbst einfach die Kontrolle über die Erde übernimmt. He begins to prepare to set up his kingdom. Wenn er die Dinge vorbereitet, um sein Königreich aufzurichten. And that preparation includes 7 very difficult years on the earth. Und diese Vorbereitungszeit schließt 7 sehr, sehr schwierige Jahre hier auf der Erde ein. You can read it in Revelation chapter 6. Du kannst darüber nachlesen in Offenbarung Kapitel 6. All the way to Revelation 19. Und da ist beschrieben praktisch durchgehend bis Kapitel 19. And this is called the Great Tribulation. Und es wird bezeichnet als die große Trübsal. This is yet to come. Und das sind Dinge, die noch bevorstehen. Verse 7. Vers 7. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. The great tribulation is God's wrath upon the earth. Die große Trübsal ist Gottes Zorn, der sich über die Erde ergießt. For the injustice, wegen der Ungerechtigkeit, for the godlessness, der Gottlosigkeit, for the selfishness, die Selbstsucht, for everything that goes on here that is so harmful. Alles, was hier auf Erden passiert, was so schwerwiegend und verletzend ist. Which is in such rebellion against him. Eine so schwerwiegende Rebellion gegen ihn. Now what happened in Japan? Was da in Japan geschehen ist? I absolutely do not believe that that is the wrath of God. Ich glaube absolut nicht, dass das der Zorn Gottes ist. Actually, I believe it's more the mercy of God. Ich glaube eher, dass sich da die Barmherzigkeit Gottes zeigt. 70% of Japanese people do not believe in a personal God. 70% der japanischen Bevölkerung glauben nicht an einen persönlichen Gott. In Haggai chapter 2 verse 7. Und in Haggai Kapitel 2 Vers 7. Speaking of the end times. Da spricht es über die Endzeiten. The prophet said that the Lord says, I will shake the nations. Da spricht der Prophet und es ist das Wort des Herrn, ich werde die Nationen erschüttern, sagt er. And God is shaking the nations. Und Gott erschüttert die Nationen. We can ignore the situation in Japan. Wir können die Situation in Japan einfach ignorieren. But it's going to affect the economy. We're all going to feel it. Aber es wird die Wirtschaft auch beeinflussen. Wir alle werden davon betroffen sein. They're predicting the same thing will happen in California in 2015. Man hat das vorher gesagt, dass das gleich in Kalifornien passieren wird in 2015. Because there'll be the super moon situation over California in 3 years. Weil dann praktisch diese Supermond-Konstellation für Kalifornien sein wird. Who knows? Only God knows. Niemand weiß es, nur Gott weiß es. But God is shaking the nations. Aber Gott erschüttert die Nationen. Situation in Libya, we have wars and rumors of wars. die Situation in Libyen, wir haben Kriege und Kriegsgerüchte. We've got earthquakes, famines. Erdbeben, Hungersnöte. We are very much in the situation. Und wir sind genau eigentlich in dieser Situation. Look at verse 8. Schauen wir mal Vers 8. But all these things are merely the beginning of birth pangs. Alles dies ist aber der Anfang der Wehen. It's just the beginning. Es ist nur der Anfang. But there's hope tonight. Aber es gibt Hoffnung. And I want you to leave filled with hope. Und ich möchte, dass ihr geht einfach erfüllt von Hoffnung. Skipping the verse 21. Wir gehen weiter zu Vers 21. For then there will be a great tribulation. Denn dann wird große Bedrängnis sein. Such has not occurred since the beginning of the world until now. Wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen. That 7-year period according to the book of Revelations. Das ist diese 7-jährige Zeitperiode gemäß dem Buch der Offenbarung. Let's go back to the timeline. Gehen wir zurück einmal zu dieser Zeitabfolge. Okay. Zur Grafik. Can we go to the next timeline? There was another one. Right there. This is a different one, same timeline, but different picture. Wir finden jetzt ein weiteres Bild, das ist die gleiche Zeitabfolge, nur anders dargestellt. You see where it says the rapture of the church? Könnt ihr sehen, wo da steht Rapture im Englischen, Entrückung auf Deutsch? That's 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17. The Greek word is harpazo. Das griechische Wort ist harpazo. We get the word harpoon from it. Da kommt das Wort harponieren davon. It means to snatch something. Etwas so hervorzuschnellen und dann wegzureißen. Or just take it like einfach so wegzureißen. And Jesus, it says that the Lord himself will appear in the clouds. Da heißt es, der Herr selbst wird da erscheinen in den Wolken. And he will snatch the church. Und er wird die Gemeinde einfach da herausreißen. In English we call it the rapture. Im Englischen heißt es Rapture. And where you position the rapture is very crucial here. Die Entrückung praktisch hinplatziert ist sehr entscheidend hier. Does it occur before the tribulation? Wird das geschehen vor der Trübsal? Does it occur in the middle of the tribulation? Oder inmitten der Trübsal? Or does it occur at the end? Oder am Ende der Trübsal? If it occurs at the end of the tribulation, wenn es am Ende der Trübsal passieren würde, then we should be buying some land somewhere in the Alps and digging tunnels. Dann sollte er wirklich Land kaufen in den Alpen und vielleicht tiefe Tunnelsysteme graben. In Revelation chapter 6, in der Offenbarung Kapitel 6, verse 8, Vers 8, which is the beginning of this tribulation, was dieser Anfang der Trübsal markiert, one quarter of the world's population dies. Ein Viertel der Weltbevölkerung stirbt dort. That's over a billion people. Das wäre jetzt gerechnet mehr als eine Milliarde Menschen. We're not talking 4,000. Wir sprechen nicht von 4000 from in New York. Wie vielleicht in New York. We're not talking like 10,000. Auch nicht von 10,000. Like maybe now in Tokyo or in Japan. Jetzt in Japan. We're talking a billion. Wir sprechen da gemäß Bibel von einer Milliarde auf heutige Zeit. Then in chapter 9 verse 18. Kapitel 9 Vers 18. Another one third. Und dann passiert es, dass ein weiteres Drittel so you've got some 3 billion people have died. Und nach heutiger Berechnung werden das 3 Milliarden Menschen. This is the tribulation period. Das ist die Trübsalsperiode. This is God shaking the earth. Das ist Gott, der die Welt erschüttert. And expressing his anger and wrath. Und seinen Zorn Ausdruck verleiht. Toward a world that lives in rebellion toward him. Sein Zorn einfach Ausdruck gegenüber einer Welt, die ihm gegenüber in Rebellion lebt. And it is a severe mercy. Und es ist eine sehr strenge Barmherzigkeit. Because many, many millions will give their lives to Christ. Denn in der Situation werden viele, viele Menschen, Millionen ihr Leben Christus geben. The question for us is, where does the rapture occur? Die Frage für uns, wo geschieht nun diese Entrückung? I've studied this for hours and hours and hours. Ich habe es einfach für Stunden und Stunden studiert. When I was a young Christian. Als ich einfach ein junger Christ war. This is actually all I studied. Das war damals alles, was ich studiert really habe. Know anything about anything else. All I knew is this. Ich habe eigentlich über nichts anderes Bescheid gewusst. Das war eigentlich alles, womit ich mich beschäftigt habe. I studied it till it came out of my ears. Ich habe es halt studiert, bis es wirklich aus meinen Ohren kam. I know all the debates. Ich kenne all die Diskussionspunkte darüber. I know why people think it comes at the end. Ich weiß, warum Leute denken, dass es am Ende sein müsste. In the middle. Oder vielleicht in der Mitte. I'm convinced. Aber ich bin davon and überzeugt. You can believe what you want. Ihr könnt glauben, was that ihr it wollt. Comes before. Ich glaube, dass es davor geschieht. I'll tell you why. Und ich werde euch sagen, warum. Because the Bible says that God would never expose us to his wrath. Denn die Bibel sagt, dass Gott uns nie seinem Zorn aussetzen wird. People who believe that it happens in the middle, Leute, die glauben, dass es da in der Mitte passiert, believe that the first half is not his wrath. Die glauben, dass die erste Hälfte nicht sein Zorn ist. But read the end of chapter 6 and you'll see that it is. Aber lese das Ende von Kapitel 6, dann kannst du erkennen, dass es sehr wohl Zorn ist. Now if we look at a few historical events, wenn wir uns da ein paar historische Ereignisse anschauen, for me it's very convincing. Dann sind die doch für mich sehr überzeugend. Let's look at Sodom and Gomorrah. Schauen wir uns Sodom und Gomorra an. When God judged those cities with fire and brimstone. Als Gott diese Städte da mit Feuer und Asche richtete. Abraham said, if I can find 50 righteous people, would you spare the city? Abraham flehte Gott an und sagte, wenn ihr da 30 Gerechte zu finden sind in der Stadt, 50. Und schon 50, then he went to 40, 30, 20. Muss es doch verschonen. Dann ging er runter auf 40, 30, 20. If I can find 10, wenn ich 10 finde, kann. And the Lord said, I will spare the city for 10. Und der Herr sagte, wenn ich 10 finde, werde ich die Stadt verschonen. He could not find 10. Aber er konnte dort keine 10 finden. But the angel said to Lot, aber der Engel sprach zu Lot, who would not leave the city, der die Stadt eigentlich nicht verlassen wollte. He grabbed him by the arm and he said, get out. Er ergriff ihn beim Arm und sagt, raus hier, raus hier. And he said, I cannot destroy the city until you are out. Ich kann die Stadt nicht zerstören, bis du nicht draußen bist. Pretty clear picture. Ein sehr klares Bild. What happened with Noah? Was geschah mit Noah? God put Noah in the ark. Gott, Noah entered the ark. Ließ Noah in die Arche hineingehen. And who closed the door? Wer verschloss die Tür? It says that the Lord himself came and closed the door. Es heißt, dass der Herr selbst kam, um die Tür zu schließen. How about with the destruction of Jerusalem in 70 AD? Wie ist das mit der Zerstörung Jerusalems in 70 nach Christus? When the Lord predicted it in Luke chapter 21. Was ja schon vom Herr vorhergesagt war in Lukas Kapitel 21. He said, when you see the armies coming, da sprach er, wenn du die Armeen sehen kannst, get out of the city. Dann geh raus aus der Stadt. Don't go back in the city. Geh nicht zurück in die Stadt. Flee. Flee aus der Stadt. Well, the army came in 68. In 68 kamen dann die Armeen Roms. Began to surround the city. Und sie fingen an, die Stadt zu belagern. Then they had to leave. Und dann mussten sie gehen. And the Christians took that as a warning. Und die Christen haben das als Warnung für sich genommen. And over 100,000 Christians moved away. Und über 100,000 Christen sind dann einfach geflohen. And 2 years later, Titus came back and destroyed the city. Und 2 Jahre später kam Titus und er zerstörte die Stadt. He killed over 1 million people. Er hat über 1 Million Menschen umgebracht. They were butchering so many people that the Romans didn't want to kill anybody anymore. Also sie haben so viele Menschen abgeschlachtet, dass die Römer einfach gar nicht mehr weiter wollten. Then they took 70,000 young men as slaves. Dann nahmen sie 70,000 junge Männer als Sklaven. But Jesus said, "Don't go in the city." Aber Jesus sagte, geht nicht hinein in die Stadt in dem Moment. God will not expose his children to his wrath. Gott setzt seine Kinder nicht seinem Zorn aus. I'm convinced that this event, the rapture of the church, ich bin überzeugt davon, dass dieses Ereignis, die Entrückung der Gemeinde, will come before. Dass dieses Ereignis einfach vor der Trübsal sein wird. Which means that we don't have to be occupied with the 666 and looking for an Antichrist. Das heißt, dass wir uns dann nicht jetzt mit 666 und dem Antichristen und diesen Dingen beschäftigen müssen. Trying to figure out who he was and who he is and versuchen müssen praktisch, wer denn sein könnte oder was oder wie. The church is a lifeboat. Die Gemeinde ist wie ein Lebensrettungsboot. Jesus Christ is the ark. Jesus Christus selbst ist diese Arche. Like Noah. Wie beim Noah. We need to get in Christ. Wir müssen da hinein. In Christus hinein. That means we need to get people into a living relationship with Christ. Wir müssen mithelfen, dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit Christus hineinkommen. The church, every local church is a lifeboat. Die Gemeinde, jede lokale Gemeinde ist wie ein Rettungsboot. Instead of trying to figure things out, we should be occupied. Anstatt dass wir versuchen, die Dinge irgendwie da zu verstehen oder herauszufinden, wir sollten damit beschäftigt sein. With working hard. daran hart zu arbeiten. Especially being committed to some local church. Dass wir wirklich praktisch hingegeben sind, praktisch uns der lokalen Gemeinde. And walking with the Lord as never before. Mit dem Herrn wandeln wie nie zuvor. Let's look at a few more verses. Schauen wir ein paar weitere Verse an. Verse 37. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. And in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. They were very normal days. Das waren ganz normale Tage. People getting married and just doing their normal thing. Menschen heirateten und haben einfach ganz normal ihr Leben gelebt. It's a very different scenario than in the middle of the tribulation. Das ist ein ganz anderes Szenario, als man sich in der Mitte der Trübsal vorstellen muss. The time of Noah will be very much like the time before the tribulation. Die Zeit Noahs wird einfach sehr so sein oder war es sehr so wie die Zeit vor der Trübsal sein wird. Vers 39. And they did not understand until the flood came and took them all away. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und sie alle wegraffte. So will the coming of the Son of Man be. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Vers 44. For this reason you also must be ready. Deshalb seid auch ihr bereit. For the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will come. Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. If he's coming in the middle, we have a good idea when he's coming. Wenn er in der Mitte kommen würde, dann hätten wir doch eine ziemlich klare Vorstellung, wann er kommen müsste. He cannot come at the end. Er kann nicht am Ende kommen. For one very clear reason. Aus einem sehr klaren Grund. When Christ comes for the church, denn wenn Christus kommt für die Gemeinde, all believers are made immortal. Dann werden alle Gläubige unsterblich werden. Right? 1 Thessalonians 4:17-18. 1. Thessalonicher Kapitel 4 Vers 17 und 18 finden wir. 1. Corinthians chapter 15. Der 1. Korinther Kapitel 15. Starting with verse 51. Beginnen mit Vers 51. Mortal takes on immortal. Der Sterbliche wird das Unsterbliche anziehen. If he comes at the end. Am Ende, wenn es so wäre. Then there are no believers to inhabit the kingdom on earth. Dann gibt es ja gar keine Gläubigen, die das Millennium oder das Königreich bevölkern würden. There can be no judgment of the sheep and the goats. Und so gäbe es auch kein Gericht über den Schafen und den Ziegen. He will judge the nations. Er wird ja kommen, um die Nationen zu richten. Okay. We need to be ready. Wir müssen bereit sein. Because he can come like a thief in the night. Denn er kann kommen wie ein Dieb in der Nacht. Which means he could come tonight. Das heißt, er könnte auch heute Abend kommen. Come tomorrow. Oder morgen. We have no idea. Wir haben keine Ahnung. But the trumpet will sound and he will come for his church. Die Posaune wird ertönen und er wird kommen für seine Gemeinde. Some of us will be shocked. Und einige von uns werden schockiert darüber sein. We're not ready. Weil wir nicht bereit sind. Okay, I want to look at 1 Thessalonians 5, verse 9. It's not on the beamer, I'm just going to read it. Oh, wir haben's hier. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. We have that, but I want to read from verse 1. Yeah, keep that right there too. And let me read a few verses and I'm going to close. Wollen ein paar Verse lesen. Listen to 1 Thessalonians 5, the first number of verses. Ja, 1. Thessalonicher Kapitel 5, die ersten Verse. Just listen. It's talking about the second coming. Und da spricht es über das zweite Kommen. The last verse of chapter 4 says, encourage each other with these words. Letzte Vers in Kapitel 4 sagt, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Encourage each other that the Lord is coming. Ermutigt einander darin, dass der Herr kommt. That he will appear in the clouds and he will take the church. Dass er in den Wolken erscheinen wird und die Gemeinde nehmen wird. Now just listen to these verses. Verse hört mal zu. Now as to the times, brethren, you have no need of anyone to be writing to you. Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. For you yourselves know full well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. The day of the Lord is this whole time period. Der Tag des Herrn ist diese ganze Zeitperiode. The rapture of the church. Also die Entrückung der Gemeinde. From Revelation 6 all the way till 19. Und dann Offenbarung Kapitel 6 bis 19. This whole thing is going to come like a thief in the night. Das Ganze wird kommen über die Welt wie ein Dieb in der Nacht. While they are saying peace and safety, wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, then destruction will come upon them suddenly. Dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen. Like labor pains upon a woman with child. Wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes, oder ein Kind bewältigt wird. We look at the world today, we don't see peace and safety. Wir schauen in die Welt hinein, wir sehen keinen Frieden, auch keine Sicherheit. But the Antichrist will bring it. Aber der Antichrist wird es bringen. For a short period of time. Für eine kurze Zeitperiode. It will be a false peace and false safety. Es wird einen falschen Frieden geben und eine falsche Sicherheit. This is the first rider of Revelation 6. Das ist der erste Reiter, den wir in Offenbarung Kapitel 6 finden. It is the Antichrist. It's the rider on the white horse. Der Antichrist, da beschrieben als der weiße Reiter oder der Reiter auf dem weißen Pferd. And when they cry peace and safety, wenn sie da rufen Frieden und Sicherheit, then everything will start. Dann wird alles beginnen. But watch this. Aber schaut mal. But you, brethren, aber ihr, liebe Brüder, you are not in darkness. Lebt nicht in der Finsternis. That the day would overtake you like a thief. Und werdet nicht überrascht, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. We are not ignorant about the future. Wir sind doch nicht unwissend im Blick auf die Zukunft. It's very clear what's coming. Doch sehr klar, was da kommen wird. Christ is coming to set up his kingdom. Christus wird kommen, um sein Reich aufzurichten. He's going to reign for 1,000 years. Er wird für 1,000 Jahre herrschen. Israel is going to become Christian. Can you imagine that? Israel wird christlich werden. They're going to turn to the one they pierced. Sie werden sich dem zuwenden, den sie durchbohrt haben. But there's 7 years before. 7 Jahre davor. 7 very difficult years. 7 sehr schwierige Jahre. So you are all sons of the light. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts. Sons of the day. Und des Tages. You are not of the night nor of darkness. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. So then let us not sleep as others do. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. But let us be alert and sober. Bleibt besonnen und nüchtern. For those who sleep do their sleeping at night. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen. Those who get drunk at night. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. But since we are of the day, let us be sober. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Now here it is. Having put on the breastplate of faith, wir waffnen uns mit dem Brustpanzer des Glaubens and love, und der Liebe, and as a helmet, the hope of salvation, und schützen uns mit dem Helm der Hoffnung auf Erlösung. For God has not destined us for wrath, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, sondern will uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Okay, real quick. We have to be different. Wir müssen anders sein. We have to be different than the world. Wir müssen anders sein als die Welt. They are either living in denial, sie leben entweder in Verleugnung, or they're living in panic. Oder in Panik. We have to live in faith, wir müssen im Glauben leben, hope, in der Hoffnung, and love. Und in der Liebe. And we have to put it on like armor. Und wir müssen das uns anlegen wie eine Waffenrüstung. Or else we're going to live just like the world. Oder wir werden genauso leben wie die Welt. We're just going to live in denial. Wir werden einfach leben, die Dinge verleugnen. Or we're going to live in panic. Oder völlig in Panik erschrecken. We have to put on faith. Wir müssen Glauben anziehen. Faith in God's mercy. Glaube in die Barmherzigkeit and Gottes. Faith in God's grace. Und Glaube an Gottes Gnade. 2 Corinthians 9:8. 2. Korinther 9, Vers 8. God is able to make all financial grace abound toward us. Gott ist in der Lage, alle finanzielle Gnade uns gegenüber überreich zu machen. And the Amplified does not say, und die erweiterte Version Amplified sagt nicht, unless of course you're in a difficult time. Und es sei denn natürlich, dass du in einer schwierigen Zeit bist. Unless of course the economy is bad. Es sei denn natürlich, dass die Wirtschaft irgendwie schlecht läuft. It just says God is able. Es sagt einfach nur, Gott ist in der Lage. This is what makes us different. Das macht uns anders. God is not restricted by what happens in the earth. Gott ist dann nicht durch beschränkt, was vielleicht hier auf der Erde passieren mag. He can make his grace abound toward us. Er kann seine Gnade uns gegenüber überreich machen. This is what has to shine. Und das ist das, was einfach scheinen muss. It says that in Matthew 24:12 that in these last days sin is going to abound. Da heißt Matthäus 24, Vers 12, dass die Sünde einfach Überhand nehmen wird. Why? Sin is like sin takes away the pain of fear. Weil Sündigen right? einfach scheinbar den Schmerz der Furcht irgendwie wegtut. Just get preoccupied with something that feels good. Man beschäftigt sich einfach nur mit etwas, was sich vielleicht gut anfühlt. Sin is going to run rampant, it says. Die Sünde wird einfach Überhand nehmen. And the love of many is going to wax cold. Und die Liebe vieler wird erkalten. But we're putting on faith. Aber wir legen Glauben an. We are receiving mercy and finding grace. Wir empfangen Barmherzigkeit und wir finden Gnade. Number two. Punkt zwei. Love. Liebe. We have a love for one another. Wir haben eine Liebe füreinander. They will know that you are my disciples because you love one another. Sie werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. We are brothers and sisters forever. Wir sind Brüder und Schwestern forever. Für immer and ever and und ever. Ewig und ewig. Brothers and sisters in Christ. Geschwister in Christus. We love each other. Wir lieben einander. And secondly, we love the lost. Und zweitens, wir lieben auch die Verlorenen. We love people. Wir lieben andere Menschen. We seek the lost. Wir suchen nach den Verlorenen. And number three, und Punkt drei, we have hope. Wir haben Hoffnung. We have hope in this world and hope in the world to come. Wir haben Hoffnung in dieser Welt und auch in die zukünftige. Jesus said in Mark chapter 10 verse 29. Jesus sagt in Markus Kapitel 10, Vers 29. He says, I promise you, ich verspreche euch, anyone who leaves their father, mother, sister, brother, jeder, der Vater, Mutter, Schwester und Bruder verlässt, lands and farms, sein Land, seinen Bauernhof, will receive 100-fold back from me in this life. Wird hundertfach von mir zurückerhalten in diesem Leben. Is it true? Ist das wahr? I left my mother, father, sister, brother. I didn't have a sister, but I left my family. Meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester hatte ich nicht, aber to serve the Lord. Verlassen und dem Herrn zu dienen. And then I led my mother to Christ 2 years later. Und habe ich 2 Jahre später meine Mutter zu Christus geführt. And my brother Paul. Und meinen Bruder Paul. And my cousin Eddie. Und meinen Cousin Eddie. And on and on. Und einen nach dem anderen weiter. And look, God has given me over 100-fold right in this room. Und Gott hat mir über 100-fach hier in diesem Raum gegeben. Brothers and sisters, over 100-fold. Geschwister, einfach 100-fach. Right before your very eyes, you see the fulfillment. Ihr könnt vor euren Augen die Erfüllung von diesem Versprechen sehen. He will give us 100 times in this life. Er gibt uns 100-fach in diesem Leben. And how about the hope of what is to come? Und wie steht es mit der Hoffnung, die da kommen wird? Seeing God face to face. Dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht no sehen. No eyes have seen, no ears have heard, has never entered into the mind of a person all that God has prepared for those who love him. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr wow. gesehen hat, was nicht in den Verstand einer Person gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1 Corinthians 2:9. 1. Korinther 2:9. Ephesians 2:7. Epheser Kapitel 2 Vers 7. That in the ages to come. Dass in den zukünftigen Zeitaltern he might show us the riches uns den Reichtum of his grace seiner Gnade in kindness toward us. Zeige in Freundlichkeit he's going to express kindness toward us for the ages to come. Er wird uns seine Freundlichkeit erweisen in den zukünftigen Zeitaltern. It's going to blow us away. Und das wird uns völlig einfach this is hope. Sein lassen. Hope is a confident anticipation. Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung of the blessings that are to come. Der Segnungen, die da kommen werden. But they're not just on the other side. Die sind aber nicht nur irgendwo auf der anderen Seite. They're on this side. Sie sind auch auf dieser Seite. This is what makes us different. Das macht uns anders. This is what makes us holy. Das macht uns heilig. Be ye holy as I am holy. Seid heilig, wie ich heilig bin. How? Wie? Faith. Glaube. Okay. Okay. Love. Liebe. Yes, sir. Ja. And hope. Und Hoffnung. Thank you, Lord. Danke, Herr. You are holy as I am holy. Du bist heilig, wie ich heilig bin. Faith, hope, and love. Glaube, Hoffnung, but we got to put it on. Wir müssen es anziehen. You have to, it's something that you do proactively. Das ist etwas, was man proaktiv einfach tut. This is how we find grace. So ist es, dass wir Gnade in difficult times. In Schwierigkeiten finden. We cannot be like the world. Wir können nicht so sein wie die the Welt. World needs us. Die Welt braucht uns. This is our time to shine. Das ist jetzt unsere Zeit, wo wir leuchten werden. We all have friends. Wir alle haben Freunde. We all know people. Wir alle kennen Leute. And we can all speak into their lives. Und wir können hineinsprechen in ihre Leben. We don't know when the Lord is coming back. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. He might come back in 20 years. Vielleicht kommt er in 20 Jahren. He could delay this thing for another 100 years if he wants. Und er könnte es verzögern, vielleicht noch weitere 100 Jahre, wenn das will. Nobody knows the day or the hour. Niemand kennt den Tag oder die Stunde. But I want to be ready like it's tomorrow. Aber ich möchte so bereit sein, als wenn es morgen sein könnte. Amen. Amen. And learn a lesson from this thing in Japan. Und lernt da einfach eine Lektion von der Sache in Japan. We have an earthquake fault going right through Vienna. Da gibt's ein Erdbeben, was direkt durch Wien geht. That's why we had to do the cellar. Dafür mussten wir also eine Erdbebenlinie. Deshalb mussten wir den Keller machen. All that money in a cellar, putting in earthquake-proof. Wir haben sehr viel Geld da investiert, um den Keller erdbebensicher zu machen. It's always good. Es ist immer gut. To have extra food at home, it's always good. Es ist immer gut. You never know what will happen. Extra Essen zu Hause zu haben, denn man weiß nie, was geschieht. Just a tip. Nur ein Tipp. Right? It's always good. You never know what will happen. Immer gut, denn man weiß nicht, was passiert. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. That you've made us the light of the world. Du hast uns zum Licht der Welt gemacht. You've given us faith. Du hast uns Glauben gegeben. You've given us love. Liebe. You've given us hope. Hoffnung. And the greatest of these is love. Aber das Größte von diesen ist die Liebe. You've demonstrated your love in the past. Du hast uns deine Liebe in der Vergangenheit by sending Jesus to die for us. Indem du Jesus für unsere Sünden hast sterben lassen. You're perfecting your love in us in the present. Und in der gegenwärtigen Zeit wird deine Liebe in uns vollkommen. Through your mercy and through your grace. Deine Barmherzigkeit und Gnade. And we're going to fully realize your love. Und wir werden dann ganz deine Liebe als Realität erkennen. One day in the future. Eines Tages in der Zukunft. When we see you face to face. Wenn wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht. If you're here tonight and you've never given your life to God. Wenn du heute Abend hier bist und dein Leben noch nie Gott gegeben hast. Tonight's your night. Heute Abend. If you're watching on the internet. Wenn du vielleicht zuschaust im Internet. You've never given your life to Christ. Und dein Leben noch nie Christus gegeben hast. Tonight's your night. Heute Abend. Pray a simple prayer with me. Bete ein einfaches Gebet mit mir. You have to speak it. Sprich es aus. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Fill my heart with your love. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. Through your son Jesus. Durch deinen Sohn Jesus. Forgive me. Vergib mir. Speak out these words. God, forgive me. Sprich diese Worte aus. Gott, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. God, forgive me. Gott, vergib mir. God, cleanse me. Reinige mich. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Take away my fears. Nimm meine Ängste hinweg. Fill me with your peace. Fülle mich mit deinem Frieden. I pray tonight. Darum bitte ich heute Abend. Help me be part of the solution in this world. Hilf mir, dass ich ein Teil der Lösung sein kann in dieser Welt. And not part of the problem. Und nicht ein Teil des Problems. Let's take a few minutes and just spend time with the Lord. Nimm uns ein paar Momente Zeit, einfach Zeit mit dem Gott, mit dem Herrn. Just talk to him. Sprich zu ihm. Tell him how much you want to be ready. Sag ihm einfach, wie sehr du für ihn bereit sein möchtest. We've heard tonight that Jesus has not destined us to wrath. Wir haben heute Abend gehört, dass uns Gott nicht zum Zorn bestimmt hat. Because Jesus took the wrath on the cross. Weil ja Jesus den Zorn am Kreuz genommen hat. Now there is no wrath left over for us. Es gibt keinen Zorn, der für uns mehr übrig wäre. And right now I want to pray especially for those who live in fear. Und ich möchte heute Abend speziell für die beten, die vielleicht in Furcht leben, in Angst. And this situation, the world events have really caused you to panic. Und die diese Situation in der Welt hat wirklich eine Panik in deinem Herzen verursacht. Made you uncertain. Dir eine solche Unsicherheit gegeben. I want to pray right now. Und so möchte ich jetzt beten dafür. Thank you, Jesus, that you have taken the Father's wrath upon yourself. Danke, Jesus, dass du den Zorn des Vaters selbst empfangen hast. The punishment for our sin you bore on your body. Die Strafe für unsere Sünde hast du auf deinem Leib ertragen. And now we are free. Und jetzt sind wir frei. No more guilt. Keine Schuld mehr. No more shame. Keine Schande. Because you took it all. Weil du es ganz und gar genommen hast. And you promised, and you said, and you proclaimed in your word. Und das ist versprochen, das ist in deinem Wort verkündigt. That you have not given us a spirit of fear. Dass du uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hast. But of love. Sondern der Liebe. And power. Und der Kraft. And a sound mind. Und des besonderen Verstandes. And we receive that right now. Und wir empfangen diese Verheißung für uns jetzt hier. Just let his love drive out fear. Lass einfach seine Liebe alle Furcht vertreiben. You're okay. You're okay in God's eyes. You're more than okay. Du bist okay. Alles ist in Ordnung bei dir in Gottes Augen. Rest in his love. Ruhe. Komm zur Ruhe in seiner Liebe. He holds your life in his hands. Er hält dein Leben in seiner Hand. He knows your future. Er kennt deine Zukunft. And I speak hope into people's hearts tonight. Und ich spreche Hoffnung hinein in die Herzen hier. Hope. Hoffnung. A confident anticipation of future blessings. Eine zuversichtliche Erwartung zukünftiger Segnungen. And not just in heaven, but now. Und nicht erst im Himmel. Sondern auch hier und jetzt. And if you're here tonight and you think you don't have a future. Und wenn du hier heute Abend bist und denkst, ich habe keine Zukunft. God's telling you. Gott sagt dir. I give you hope. Ich gebe dir Hoffnung. I am your anchor. Ich bin dein Anker. Fear not. Fürchte dich nicht. I am with you. Ich bin bei dir. Be not afraid. I am your God. Habe keine Angst. Ich bin dein Gott. I will help you. Ich werde dir helfen. I will strengthen you. Ich werde dich stärken. I will uphold you with my right hand. Ich werde dich aufrechterhalten mit meiner rechten Hand. I have a plan for you. I will not leave you alone. Ich habe einen Plan für dich. Ich werde dich nicht allein lassen. Don't be afraid. Habe keine Angst. I'm taking care of you. Ich sorge für dich. I have future blessings in store for you. Ich habe einfach zukünftige Segnungen für dich bereitgelegt. Better than your wildest dreams. Besser als deine wildesten Träume. That's what I have for you. Das ist das, was ich für dich habe. Rest in this knowledge. Ruhe in diesem Wissen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen.